stärker ein, Justus. Schon geschehen, Zweiter. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Wenn ihr wollt, dass Kommissar Reynolds noch ein paar nette Jahre als Pensionär erleben kann, solltet ihr euch an meine Regeln halten. Wie bitte? Hör mir einfach zu. Aber... Ich gehe stark davon aus, dass ihr an Reynolds Wohlergehen interessiert seid. Natürlich, Sir, und... Hör zu, was ich dir sage. Ich gebe dir und deinen beiden Detektivkollegen eine einmalige Chance, ihn zu befreien. Ja. Aber dafür müsst ihr mich finden. Ich werde euch dafür genau das wissen lassen, was ihr wissen müsst. Was? Wie in jedem richtigen Spiel gibt es auch bei mir feste Regeln. Verstoßt ihr dagegen, habt ihr verloren. Das wäre dann übrigens sehr schade für den guten alten Reynolds. Aber, Sir, aber nun zum Wesentlichen. Regel Nummer 1 lautet... Keine Polizei. Aha. Unter keinen Umständen nehmt ihr Kontakt zur Polizei auf. Nicht zu Inspektor Cotter und auch nicht zu seinen Kollegen. Okay, verstanden. Regel Nummer 2. Ihr haltet eure Freunde und eure Eltern aus der Sache heraus. Aha. Das bedeutet, dass ihr sie nicht auf mein Spiel ansprecht, ihnen keine Nachrichten schickt und sie von unterwegs nicht anruft. Aha. Und natürlich gilt das nicht nur für Eltern, sondern auch für Onkel und Tanten, Justus Jonas. Ist schon klar. Regel Nummer 3. Ihr folgt bedingungslos meinen Anweisungen. Wenn ich euch einen Hinweis gebe, geht ihr ihm nach. Mhm. Egal, wann er kommt und wohin er euch führt. Bist du noch dran? Natürlich. Und schließlich noch Regel Nummer 4. Nutzt alle eure detektivischen Fähigkeiten und die Gegenstände, die ich euch zukommen lasse. Okay. Wenn ihr mich schnappt, habt ihr gewonnen. Wenn nicht... Nun, das könnt ihr euch ja ausmalen. Ich hoffe, ihr habt Fantasie. Ja. Dann hat das Spiel hiermit offiziell begonnen. Mein Name ist Mitch Palmer. Ihr werdet von mir hören. Oh. Aufgelegt. Das war doch ein Scherz, oder? Ich hoffe doch sehr. Kollegen, zuerst müssen wir herausfinden, ob der Anrufer überhaupt die Wahrheit gesagt hat. Immerhin könnte es sein, dass Kommissar Reynolds sich gar nicht in seiner Gewalt befindet. Ja, dann rufen wir Reynolds doch einfach an. Ja, genau. Das dürfte schwierig sein, Peter. Soweit ich weiß, ist er seit einer Woche verreist. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Ja, aber man muss ihn doch irgendwie erreichen können. Wie denn? Wir haben doch nur seine Festnetznummer. Wir könnten doch versuchen, die Nummer seiner Nachbarn herauszufinden und dort anrufen. Hm. Irgendjemand muss er doch erzählt haben, wo er sich aufhält. Ja, aber wenn Reynolds tatsächlich entführt worden ist, dann könnten wir ihn mit unseren Nachforschungen erst recht in Gefahr bringen. Hm. Wieso das denn? Der Entführer hat uns 4 Regeln genannt. Keine davon lautet, Nachforschungen sind verboten, oder? Ja, das stimmt. Im Gegenteil, wir sollen ja. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Wenn der Anrufer die Wahrheit gesagt hat, haben wir es mit einer äußerst heiklen Angelegenheit zu tun. Immerhin hat der Anrufer seinen Namen genannt, falls er dabei nicht gelogen hat. Ja, Mitch Palmer. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir versuchen, Kommissar Reynolds' Entführung zu verifizieren. Gleichzeitig sollten wir mehr über diesen Mitch Palmer herausfinden. Das hat er uns ja ganz definitiv nicht verboten. Vielleicht ist der Name sogar der erste Hinweis. Gut, okay. Ich übernehme die Recherche. Ja. Ich könnte ins Zeitungsarchiv fahren. Naja, falls Mitch Palmer ein bekannter Verbrecher ist, sollte sich dort irgendwas finden lassen. Mm. Justus! Ich bin gleich wieder da, Kollegen. Justus! Hoffentlich gelingt es mir, Tante Mathilda eine gute Ausrede zu servieren. Ja, dann viel Glück. Ja. Ach, da bist du ja endlich, Junge. Du hast Post. Hier, dieses Paket ist für euch. Was? Aber die Post war doch heute Vormittag schon da. Jemand muss es auf der Veranda abgestellt haben. Also, was ist? Nimmst du es mir jetzt ab? Hier. Ja, danke, Tante Mathilda. Ach so, noch etwas. Ja? Wir bekommen morgen eine große Fuhre mit antiken Möbeln. Da brauchen wir auf jeden Fall eure Hilfe beim Abladen. Mhm, hab verstanden. Gut. Und, Kollegen, habt ihr schon etwas herausgefunden? Aha. Ja, so ist es, Just. Mitch Palmer ist tatsächlich ein gesuchter Verbrecher. Was? Aber es gibt nicht gerade viele Informationen über ihn. Von einem Banküberfall ist die Rede. Aha. Ja, und er ist wohl auch schon in ein paar Museen eingebrochen. Aber die Artikel sind alle sehr kurz. Also, ich sollte so schnell wie möglich zur Los Angeles Post fahren, Freunde. Palmer hat uns ja nicht verboten, seine Identität zu überprüfen. Vielleicht weiß mein Vater mehr über ihn. Also, ich halte es tatsächlich für eine gute Idee, das Zeitungsarchiv zu bemühen. Allerdings solltest du deinen Vater nicht einweihen. Hm? Erinnere dich an die Regel Nummer 2. Keine Freunde oder Verwandte. Ach ja, du hast recht. Sag mal, Justus, was ist denn das für ein Paket? Also, das ist eben für uns abgegeben worden. Von einem Boten. Aha. Und ich frage mich, ob das hier die Gegenstände sind, die uns Mitch Palmer zukommen lassen wollte. Ach so, ja. Ach, deshalb hast du dir die Handschuhe angezogen, Erster? Ja. Verstehe, wegen der Fingerabdrücke. Aha. So. Moment. Das sind ja Führerscheine. Was? 3 Stück? Ja, wozu das denn? Wir haben doch selbst welche. Zeig mal hier. Das ist ja ein Ding. Hier, dieses Foto von mir, das stammt aus einem Artikel über unser Detektivtrio. Hm. Und jetzt sieht's aus wie ein Passbild. Und meine Adresse ist falsch. Ach, ja. Sieh mal auf dein Geburtsdatum, Bob. Das gibt's doch nicht. Also laut dem Ding wäre ich schon 21 Jahre alt. Und damit bereits volljährig und wahlberechtigt. Na, auch alt genug, dass man mit diesem Führerschein jede DVD mit Altersbeschränkung ausleihen kann. Woran du wieder denkst. Was auch immer. Bei denen hier ist es genauso. Geburtstag und Monat stimmen, aber das Jahr wurde so verändert, dass auch Peter und ich schon 21 sind. Ah, super. Gibt's doch gar nicht. Da kann ich mir endlich ganz legal die Rückkehr der Kettensägen-Zombies ansehen. Aber warum haben wir die Führerscheine bekommen? Wir wollen noch mal sehen, was sich in dem Paket noch so alles befindet. Das, also das jetzt nicht wirklich, ne? Ich glaube, ich spinne. 3 Pistolen? Ja. Also das ist mir jetzt eine Spur zu abgedreht, ja? Erst ruft jemand an und behauptet, dass er Kommissar Reynolds entführt hat. Dann sollen wir bei einem merkwürdigen Spiel mitmachen. Und jetzt schickt man uns falsche Ausweise und Waffen. Ja, Moment mal, vielleicht sind das ja alles nur Attrappen oder Schreckschusspistolen. Nein, nein. Das Ding hier ist eine echte Pistole. Wirklich? Mhm. Und diese Waffen dienen nicht nur der optischen Abschreckung. Sie sind geladen. Dann pass bloß auf damit. Ja, keine Sorge, sie ist gesichert. Oh. Was ist das? Eine selbstgebrannte DVD. Ja, die sollen wir uns wohl ansehen. Ja. Gib mal hier, Erster. Ja, hier. Ich pack sie in den Rechner. So. Geht schon los. Was ist denn das? Ein dunkler Raum. Oh nein. Kommissar Reynolds sitzt gefesselt auf einem Stuhl. Na los, du mieser Kerl. Zeig mir schon dein Gesicht. Mitch Palmer hat also tatsächlich Kommissar Reynolds entführt. Vielleicht ist es ja eine ältere Aufnahme. Nein, nein, nein, nein. Die Zeitung, die neben Reynolds auf dem Tisch liegt, ist von gestern. Wir müssen sofort bei Cotta anrufen. Der Fall ist ja wohl eine Nummer zu groß für uns. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Palmer davon erfährt, ist das Risiko zu hoch, Zweiter. Er könnte ja auch direkte Kontakte zur Polizei haben. Justus, da liegt noch was im Paket. Ein Briefumschlag. Stimmt. Und ein Foto von einem Mann. Na, das ist ja sehr aufschlussreich. Das muss Palmer sein. Zeig mal. Er sieht ziemlich durchschnittlich aus. Ja. Der Mantel, der Schnauzbart. Bisschen unmodern. Und die goldene Uhr ist auch nicht gerade der letzte Schrei. Genauso wenig wie der hässliche Herrenring und die Brille. Es geht hier nicht um ein Foto aus einem Modemagazin, Kollegen, sondern darum, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Ja, vielleicht ist das der erste Hinweis darauf, wie wir diesen Typen finden können. Eben. Da steht übrigens noch was auf der Rückseite. Was denn? Möge die Jagd beginnen. Mit den besten Grüßen, Mitch. Mitch Palmer scheint es nicht in erster Linie um das Verbrechen, sondern den damit verbundenen Kick zu gehen. Zudem scheint er sich selbst darstellen zu wollen. In seinem ältesten und hässlichsten Mantel? Ach, das ist doch jetzt egal. Was steht denn auf dem Zettel, Justus? Juni 1 Uhr. Das ist alles. Hey. 1 Uhr nachts? Mhm. Wir haben heute den 13. Das bedeutet, dass wir nur noch ein paar Stunden haben. Na, großartig. Ohne eine Ortsangabe bringt uns diese Nachricht doch überhaupt nicht weiter. Wenn das ein Hinweis auf ein Treffen ist, dann können wir gleich einpacken. Nicht so voreilig, Zweiter. Unser mysteriöser Mr. Palmer schickt uns für sein Spiel also falsche Ausweise, geladene Waffen, ein Foto, vermutlich von sich selbst, und einen Hinweis, den wir zunächst nicht komplett entschlüsseln können. Umso wichtiger, dass wir mehr über ihn erfahren, Freunde. Einen so merkwürdigen Gegenspieler wie Palmer hatten wir, glaube ich, noch nie. Aha. Und? Oh Mann, ich habe im Archiv der Los Angeles Post wirklich alles durchforstet, aber kaum irgendwas Informatives über Palmer gefunden. Ja. Mit Misserfolgen in der Recherche muss ein Detektiv rechnen, Bob. Ja, das weiß ich ja. Ich mache es ja nicht erst seit gestern. Habt ihr denn irgendwas rausgefunden? Außen auf dem Karton waren meine Fingerabdrücke und die von Tante Mathilda. Logisch. Aber innen drin, auf dem Briefumschlag und auf der DVD. Totale Fehlanzeige. Mhm. Und die Führerscheine muss ein sehr fähiger Fälscher angefertigt haben. Sie wirken täuschend echt. Das nützt uns aber auch nicht viel. Ja. Dafür hat Justus sich ins Computersystem des Police Department von Rocky Beach gehackt. Du machst Witze, Zweiter. Das habe ich anfangs auch gedacht, aber... Wie ist dir das denn gelungen, Just? Cotta ist letzte Woche ins System gegangen, als wir bei ihm waren. Ja. Und dabei habe ich ihm auf die Finger geschaut und mir das Passwort gemerkt, das er eingegeben hat. Das gibt's nicht. Cotta wird uns vierteilen, wenn er das herausbekommt. Er wird es niemals erfahren, Kollegen. Aber irgendwie mussten wir ja an Palmers Akte herankommen und nun haben wir von ihm zwei weitere Fotos und einige zusätzliche Informationen. Ja, und die lauten? Ich lag mit meiner Vermutung vorhin gar nicht so falsch. Laut dieser Akte begeht Mitch Palmer seine Verbrechen tatsächlich in erster Linie, um die Polizei herauszufordern und nicht um sich zu bereichern. Ja, und das soll heißen? Palmer braucht den Kick, verfolgt zu werden. Er inszeniert seine Verbrechen, lässt sich jagen und fordert die Polizei zu einem Spiel heraus. Dabei gilt er als intelligent, manipulativ, gefährlich und tritt gern in unterschiedlichen Masken auf. Ja, und in zwei Fällen wurden sogar Ermittlungen wegen Mordverdacht gegen ihn eingeleitet. Ja, aber warum treibt er sein Spiel ausgerechnet mit uns? Tja, Palmer wurde zuletzt vor ein paar Jahren in Rocky Beach gesehen und dreimal darfst du raten, Bob, wer Palmer damals fast erwischt hätte. Reynolds. Richtig. Palmer hatte sich auf der Flucht verletzt, konnte jedoch entkommen und ist danach komplett untergetaucht. Ich fürchte, dass er jetzt wieder da ist und sein Spiel beenden will. Mit Kommissar Reynolds als Einsatz. Ja, und falls Palmer sich intensiv mit Reynolds beschäftigt hat, könnte er wissen, dass wir mit ihm befreundet sind. Aha. Ja. Und ich habe auch schon herausgefunden, wo uns Palmer heute Nacht hindirigiert. Bist du Hellseher? Ich habe den Zettel, der dem Briefumschlag beilag, einem Schwarzlichttest unterzogen und das Ergebnis mit unserer Kamera fotografiert. Hier, sieh dir das an. Das ist ein Stempelabdruck. Der erst mit einer Schwarzlichtlampe sichtbar gemacht werden kann. Ganz genau. Ja. Shackles and Chains L.A. Ist das der bekannte Nachtclub? Genau. Da sollen wir heute hin? Mhm. So hat Palmer es vorgesehen. Ja, und wie sollen wir da um 1 Uhr nachts reinkommen? Da macht uns doch das Jugendschutzgesetz einen Strich durch die Rechnung. Wir gehören nicht mehr zur Jugend, Bob. Hast du unsere neuen Ausweise schon vergessen? So langsam ergeben diese Dinge einen Sinn. Das Mir gefällt das nicht, Freunde. Es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Deine Hackernummer ist für mich jetzt schon eigentlich jenseits der Grauzone. Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Vergiss nicht, worum es geht. Parma macht die Regeln und uns bleibt kaum etwas anderes übrig, als das Spiel mitzuspielen. Der Nachtclub Shackles and Chains war in einem grauen Betonbau in einer besonders trostlosen Nebenstraße untergebracht. Ein muskelbepackter Türsteher musterte jeden Besucher äußerst kritisch. Und als die drei Detektive an der Reihe waren, forderte er sie barsch auf, ihre Ausweise vorzuzeigen. Zu ihrer Überraschung ließ er die Jungs kommentarlos passieren. Sie bezahlten an der Kasse den Eintritt, bekamen den unsichtbaren Stempel auf die rechte Hand und traten ins Innere des Clubs. Was machen wir jetzt? Was? Und was machen wir jetzt? Es ist kurz vor eins. Nur noch ein paar Minuten bis zum angegebenen Zeitpunkt. Tja, dann stehen wir doch einfach mal so rum. Was? Wir sollen einfach nur so rumstehen. Ich hasse Discofälle. Leute, seht euch mal das Foto da an. Was von dem Beamer an die Wand geworfen wird. Es ist ein Mann in einem unmodernen Mantel. Sieht aus wie ein Staubsaugervertreter. Das ist er. Was? Das ist Parma, eindeutig. Es ist ein anderes Foto, aber ich bin mir absolut sicher. Ja, du hast recht. Wenn er sein Bild an die Wand werfen kann, hat er Zugang zur Technik. Wo ist die Schaltzentrale? Los, vielleicht ist er noch dort. Da oben, hinter der Glasscheibe. Da steht ein Mann in einem schwarzen Mantel hinter der Scheibe. Ist er das? Wir müssen da hoch, Kollegen. Kommt! Entschuldigung. Au! Vorbei! So. Wohin jetzt? Ja, das Schild da an der Tür. Nur Personal. Ja. Das muss es sein. Los, rein da! Ja. Das ist der Raum. Aber hier ist niemand. Hier liegt ein Mann hinter dem Tisch. Jemand muss ihn niedergeschlagen haben. Lasst uns besser Hilfe rufen. Er blutet an der Stirn. Was macht ihr da? Zwei bewaffnete Männer. Hier ist Zutritt verboten. Was ist mit Mike? Was habt ihr mit Mike gemacht? Jemand hat ihren Mitarbeiter angegriffen. Ja. Wir haben den Täter allerdings verpasst. Erzähl mir keine Lügengeschichten. Was ist hier wirklich passiert? Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Wir haben eine verdächtige Person am Fenster beobachtet, sind hier hochgelaufen und haben ihren Kollegen auf dem Fußboden vorgefunden. Ja, und wenn wir hier reden, entkommt der Täter. Ich rufe die Polizei, Dimitri. Nichts wirst du, Roy. Der Boss wird sich bedanken, wenn die Bullen hier auftauchen. Wir regeln das. Sie sollten wenigstens einen Krankenwagen anfordern. Oh. Bradley, ich helfe Ihnen. Keine Bewegung, Junge. Dann helfen Sie ihm doch. Was? Wer war das, Mike? Lassen Sie ihn doch erst einmal zu sich kommen. Du hast jetzt Sendepause, Dicker. Wenn einer redet, dann Mike. Es war ein Mann. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Typ, vielleicht 50, glaube ich, aber ich weiß nicht, mir ist so schwindelig. Was ist mit denen hier? Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Oh, verdammt, ich blute. Ist es schlimm? Na, du wirst es überleben. Hier gibt's Ärger? Ja, Sir, und diese drei Jungs hier... Ruf Doc O'Neill. Er soll sich um Mike kümmern. Und diese Jungs hier, lasst ihr laufen. Ja, aber Boss... Macht, dass ihr rauskommt. Hä? Verlassen wir den Laden, Kollegen. Sollte das denn alles? Das waren ja die reinsten Mafia-Methoden. Was ist mit dir, Justus? Hm. Du hast ja so ein komisches Gesicht. Das fragst du noch, Bob? Parma ist dann kommen, jetzt haben wir ein Problem. Das Spiel kann einfach noch nicht zu Ende sein. Und das hier müsste der Beweis dafür sein. Ein Zettel? Wo hast du den her, Zweiter? Der lag direkt neben Mike am Boden. Ich habe ihn aufgehoben, bevor Dimitri und der andere Typ reingekommen sind. Zeig mal her. Hier. NVSR 372, NVSR 160, über 230 M im Kreis vom Anfang des Regentanzes, 15. Juni, 0.30 Uhr, P. Es sieht aus, als wäre das tatsächlich eine Botschaft von Parma. Ja. Dennoch hätte es eben recht übel für uns ausgehen können. Ja. Als dieser Dimitri auftauchte, habe ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Ja. Unter den gegebenen Umständen eine naheliegende Befürchtung, Bob. Aber der Mann mit der Goldkette hat uns einfach gehen lassen, obwohl wir unbefugt den Mitarbeiterbereich betreten hatten und nicht einmal geklärt war, in welchem Zusammenhang wir mit dem Anschlag auf Mike standen. Naja, etwas seltsam ist das schon. Mir behagt das nicht. Es gibt da folglich in unserem Fall noch eine Komponente, die uns bislang unklar ist. Aber ich denke, dass wir unsere Ermittlungen trotzdem zunächst auf die Botschaft konzentrieren sollten. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh, was ist das denn für eine fiese Nummer? Die Rückscheibe deines MGs ist eingeschlagen. Wenn ich den erwische, dann so eine Sauerei. Die musst du morgen auf jeden Fall in die Werkstatt bringen. Ja. Ist auch ganz kalt jetzt hier. Vorsichtig, setz dich nicht in die Glassplitter, Bob. Ja, ich pass schon auf. Wo immer uns die Botschaft auch hinführt, Kollegen. Wir werden ab jetzt deinen Käfer als Fahrzeug brauchen, Bob. Okay. Also, Bob, konzentrieren wir uns auf Parmas zweite Nachricht. Ja, also, NVSR 372, NSVR 160, ja? Über 230 M im Kreis vom Anfang des Regentanzes, 15. Juni, 0.30 Uhr, P. NVSR und dann jeweils eine Zahl. Daraus soll mal einer schlau werden. Also 230 M heißt doch bestimmt 230 Meter, oder? Naja, du meinst also 230 Meter im Umkreis von einem Regenbogen-Tanzort befindet sich unser Treffpunkt. Und zwar heute Nacht um 12:30? Ja. Aha. Aber wofür könnten die Buchstaben und die Zahlen stehen? Ja, eventuell für Koordinaten, für Einträge in der Liste, für Hausnummern. Oder vielleicht ist es doch ein Code. Aber für was denn? Also wenn wir einen Ort suchen sollten, dann wäre doch eher eine Stadt oder ein Dorf gefragt. Und dann vielleicht eine Straße und eine Hausnummer. Also ein Ort namens Regentanz. Ach, könnte es vielleicht sogar geben. Ja? Ich will nur mal kurz an den Rechner. Okay. Und? In den ganzen Vereinigten Staaten gibt es nicht einen einzigen Ort, der so heißt. Aber dafür gibt es eine ganze Reihe von Straßen namens Raindance, Raindance Drive, Raindance Street, Raindance Road. Lass mich mal sehen. Hier. Aha, und die liegen in Texas, Arizona, Nevada, Georgia und Kalifornien. Kalifornien. Ja, dann ist vermutlich eine Straße hier in Kalifornien gemeint. Ja. Nach Georgia würden wir es mit dem Auto definitiv nicht bis 12:30 heute Nacht schaffen. Eine Straße? Moment. Wo ist denn der Straßenatlas? Im Regal. Ah, ja. Der dicke. Ja. Moment. Hier. Ich hab's. Paramp. Wie Paramp? Liegt das hier in Kalifornien? Nein, in Nevada. Aber es ist der Ort, an dem sich zwei Straßen kreuzen. Was? Die State Route 372 und die State Route 160. kurz auch als SR-372 und SR-160 bekannt. Ja. Und NV, ja, das ist die Abkürzung für den Bundesstaat Nevada. NVSR, Nevada State Route. Ja, aber klar doch, Mensch, Peter, du bist mal wieder genial. Ja, Pahrump liegt im Südwesten von Nevada, nah an der Grenze zu Kalifornien. Über die Interstate 15 Richtung Las Vegas sind wir in ein paar Stunden da. Moment mal. Jetzt habe ich eine Idee. Ja, und stell dir vor, mitten in Pahrump gibt es einen Raindance Drive. Na bitte. Und das alles haben wir ohne Justus Mithilfe geschafft. Ha, ja, Feuer! Hat eine sehr erfreuliche kognitive Leistung. Aber wir wissen nicht, welche Stationen wir auf der Jagd nach Parma noch anfahren müssen. Schon verstanden, Erster. Deshalb sollten wir uns erst einmal darauf konzentrieren, die Reise nach Parham zu organisieren. Also, in unserer Kasse befinden sich knapp $200. Mhm. Gut, das ist nicht gerade viel, aber es reicht für 2 oder 3 günstige Motelübernachtungen. Mhm. Und das Benzin. Mhm. Dann wird das wohl nichts mit der Reparatur des MGs. Damit fällt mein Auto jetzt definitiv aus. Ja, und mein Käfer ist leider auch keine Alternative. Er ist heute Morgen mal wieder nicht angesprungen. Eine Fahrt durch die Wüste bis nach Nevada kann ich damit auf keinen Fall verantworten. Mhm. Und den Überlandbus, den können wir auch vergessen. Der braucht eine Ewigkeit. Ja. Wenn wir Parma da nicht finden, dann sind wir ohne Auto total unflexibel. Und was ist mit Morten? Er ist noch im Urlaub. Dann was machen wir jetzt? Uns bleibt wohl nur noch ein Mietwagen übrig. Ja, dafür sind wir aber leider noch zu jung, Erster. Habt ihr etwa unsere gefälschten Ausweise schon vergessen, Kollegen? Was? Du willst doch nicht... Ich meine... Und ob Zweiter. Genau das schwebt mir vor. Schon 2 Stunden später lenkte Justus mit einem triumphierenden Grinsen einen dunkelgrünen Challenger vom Parkplatz seiner Autovermietung. Es dauerte 1 Stunde, bis der Verkehr auf dem Freeway 10 langsam flüssiger wurde. Als Bob sich auf der Interstate umblickte, stutzte er plötzlich. Freunde, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass wir seit Rocky Beach verfolgt werden. Was? Ja, da ist so ein schwarzer Pontiac Firebird, der auch schon gegenüber der Autovermietung stand. Und ich glaube, dass er in Los Angeles auch 2 oder 3 Mal hinter uns aufgetaucht ist. Das muss auf dieser vielbefahrenen Strecke nichts bedeuten, aber es wäre gut, wenn du ihn trotzdem im Auge behalten würdest. Ja, mach ich. Sieht übrigens so aus, als säße nur eine Person drin. Parma? Ich kann das Gesicht von hier aus nicht erkennen. Wir werden sehen, ob es etwas mit unserem Fall zu tun hat oder nicht. Vorerst können wir eh nichts unternehmen. Ergibt das überhaupt einen Sinn? Was denn? Na, dass wir verfolgt werden. Eigentlich sind wir doch die Verfolger. Es kann doch sein, dass Parma jemanden engagiert hat, der uns überwachen soll. Oder er selbst folgt uns, statt vorauszufahren. Als die 3 Detektive in Parham ankamen, war es fast dunkel. Den schwarzen Firebird hatten sie seit einem Zwischenstopp an einer Raststätte nicht mehr gesehen. Die Jungen suchten sich ein billiges Motel am Highway und setzten sich anschließend in ein nahegelegenes Restaurant, um dort ihre nächsten Schritte zu planen. Justus breitete auf dem Tisch den Stadtplan aus. So. Hm. Hier sind wir. Mhm. Und das müsste der Radius sein, in dem wir suchen sollten. Tastenfriedhof. Der Chief Tecopa Cemetery. Mhm. Und es gibt zwei Banken, die ebenfalls in dem Bereich liegen. Außerdem noch mehrere Schnellrestaurants, mhm. Drugstore, Casino und das Silver Hen House. Vermutlich ein Club oder sowas. Ein Casino? Das würde doch passen. Es passt alles und nichts. Parma könnte zum verabredeten Zeitpunkt eine der beiden Banken überfallen, auf dem Friedhof warten oder im Silver Hen House sein, falls er nicht doch den Drugstore oder eines der Restaurants meint. Wartet mal. Hm? Du hast ein Maßband dabei, Zweiter. Wozu denn das? Gib mal einen Kugelschreiber, Bob. Hier. Und jetzt? Also, ich lege das Maßband auf die Karte, ja? Mhm. Und messe die 230 Meter von beiden Enden der Straße aus. So. Hier. Und hier. So, hier. Im ersten Bereich liegen das Silver Hen House, der Sandwich-Imbiss und der Friedhof. Und beim zweiten Bereich ist es nur das Casino. Gut beobachtet, Zweiter. Tatsächlich kommen so nur diese vier Orte in Frage. Und mit etwas Glück könnte es sein, dass der Imbiss nicht durchgängig geöffnet ist. Mhm. Das wiederum würde die Auswahl auf genau drei mögliche Treffpunkte einschränken. Genau. Und die können wir zu dritt überwachen. Peter sich geweigert hatte, allein auf den Friedhof zu gehen, hatte Bob diesen Ort übernommen. Justus wollte sich das Casino vornehmen. So blieb für Peter das Silver Hen House. Nachdem er Justus am Casino und Bob auf dem Friedhof abgesetzt hatte, fuhr er mit dem Mietwagen dorthin. Der zweite Detektiv betrat zögernd das Haus und setzte sich an den Tresen. Das Lokal war eine Mischung aus Truckerbar und Nachtclub. Zeig mir mal deinen Ausweis, Junge, bevor du dich hier hinsetzt. Ja, Moment. Hier. In Ordnung. Was darf's denn sein? Eine Cola, bitte. Warum nicht gleich Milch? Hier. Danke. Na, junger Mann. Was blickst du denn ständig zu der Uhr dort? Die geht 10 Minuten vor. Wie? Na, so oft wie du da hinguckst, könnte man glatt meinen, dein Schicksal würde davon abhängen. Ich heiße übrigens Cindy. Peter. Bist du allein hier in Parham? Nein. Wieso? Na, du könntest mir zunächst mal ein Bier ausgeben. Ich bin liiert. Aber jetzt bist du allein hier. Aus beruflichen Gründen, ja. Ich auch. Hör mal, ich habe echt nichts gegen dich, aber ich kann mich jetzt einfach nicht mit dir unterhalten. Bist du ein Bulle? Was? Das hier ist alles ganz legal. Wir tun nichts Ungesetzliches. Ich bin nicht von der Polizei, aber ich kann jetzt trotzdem nicht. Ja. Schon gut. Peter stutzte. Das Lied, das plötzlich aus den Lautsprechern schallte, hatte er schon einmal gehört. Im Shackles and Chains Club in L.A. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Bild von Parma an die Wand geworfen worden war. Der zweite Detektiv blickte zur Jukebox. Eben noch hatte dort ein Mann mit einem Cowboyhut und einem Ziegenbart gestanden. Doch nun war er verschwunden. Peter sah durch das Fenster, wie draußen ein Auto vom Parkplatz fuhr. Konnte das Parma gewesen sein? Peter ging zur Jukebox und notierte sich den Titel des Liedes. Living on Third Street von Crystal Dreamspell. Bob gähnte. Hier in der dunklen Stille des nächtlichen Friedhofs schien die Zeit nur sehr langsam zu vergehen. Es war 0:29 Uhr. In diesem Moment vernahm er, wie sich aus der Ferne ein Auto näherte. Dann erstarb das Motorengeräusch und plötzlich näherten sich Schritte. Bob blinzelte und erkannte einen Mann mit einem Cowboyhut und einem Ziegenbart. Trotz dieser Verkleidung gab es keinen Zweifel. Das war der Mann von den Fotos, der Entführer von Kommissar Reynolds. Lautlos zählte Bob bis 10, dann sprang er aus seiner Deckung hervor und... Das Spiel ist aus, Parma. Wir haben nach ihren Regeln gespielt und gewonnen. Also, wo ist Kommissar Reynolds? Ich denke nicht, dass das Spiel schon vorbei ist. Ich denke sogar, dass es gerade richtig begonnen hat. Eine halbe Stunde später saßen Peter und Justus besorgt im Zimmer ihres Motels. Bob war immer noch nicht zurückgekehrt. Wie oft soll ich es dir denn noch sagen, Justus? Auf dem Friedhof war niemand. Bob war wie vom Erdboden verschluckt. Aber warum bist du überhaupt dorthin gefahren? Weil mir nach diesem Lied aus der Jukebox in diesem verruchten Nachtclub plötzlich klar geworden war, was es damit auf sich hat. Und das wäre? Genau wie in dem Song von Crystal Dreamspell gibt es auch hier in der Gegend eine Third Street. Und die liegt nicht nur 230 Meter vom Raindance Drive entfernt, sondern führt auch noch direkt zum Friedhof. Aber da war nichts und niemand zu sehen. Geh schon ran. Auch keine Spur von dem alten Buick Skylark, mit dem der Fremde mit dem Cowboyhut und dem Ziegenbart vom Parkplatz des Nachtclubs davongefahren war. Ach, verflixt. Bob geht auch nicht an sein Handy. Na, immerhin wissen wir jetzt, dass Parma nicht der Fahrer des Firebird ist, sondern einen Skylark besitzt. Den kann er auch erst hier in Paramount geliehen, gemietet oder geklaut haben. Nein. Nein, Jus. Der Typ war mit dem Skylark im Silver Hen House und ist anschließend damit zum Friedhof gefahren. Als ich jedoch später bei der Bar losgefahren bin, hat mich wieder der schwarze Firebird verfolgt. Tja. Es kann sich bei dem Fahrer also nicht um den Ziegenbart gehandelt haben. Moment. Du bist wieder verfolgt worden? Ja. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil mir Bobs Verschwinden wichtiger erschien, ganz einfach. Aber wenn du es genau wissen willst, also es war so. Ich bin auf dem Weg zum Friedhof im Zickzack durch Parham gefahren und konnte den Firebird abhängen. Zum Friedhof ist mir kein Wagen gefolgt, aber später ist er wieder aufgetaucht. Dennoch könnten beide Männer zusammenarbeiten. Wie ist es dir eigentlich im Casino ergangen, wenn man mal fragen darf? Ach, die haben mich da gar nicht erst reingelassen, da ich weder ein Jackett noch eine Krawatte anhatte. Dann was machen wir jetzt? Ach, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Wir wissen nicht, was mit Bob geschehen ist und eine weitere Botschaft haben wir auch nicht erhalten. Dann lass uns morgen bei Tageslicht noch einmal zum Friedhof fahren. Hm. Vielleicht finden wir doch noch etwas, das wir heute Nacht übersehen haben. Ja. Thank you. Bob tauchte in der Nacht nicht mehr auf. Deshalb setzten sich Peter und Justus früh am nächsten Morgen in den Mietwagen und fuhren zum Chief Tecopa-Friedhof. Doch mitten auf der Strecke machte das Fahrzeug plötzlich ein hässliches Geräusch und unter der Motorhaube quoll Rauch hervor. Der erste Detektiv trat auf die Bremse. Was ist denn los? Ich steig mal aus. Aha. Und? Sabotage. Das kann ich ohne Werkzeuge und Ersatzteile nicht reparieren. Och, Mist. Ohne Geld und Wagen sind wir hier doch total gestrandet. Ja. Wir haben höchstens noch 20 Dollar. Aber wir müssen zum Friedhof. Ja. Na nu. Was denn? Ihr klebt einen Zettel neben dem Öltankdeckel. Und was steht drauf? Moment. Ich glaube, wir können uns den Weg zum Friedhof sparen, Erster. Sag schon. Hör dir das an. Kommt um 8 Uhr an den Ort, an dem groß klein ist und klein groß. Was? Geht in das Haus, in dem schwarz und weiß aufeinandertreffen. Mhm. Dort setzt ihr alles auf die rote 3. Der Gewinn ist ein ganzer Bob. Fett, wo, je, P. Punkt. Mhm. Klarer Fall. Parma hat Bob. Ja, das denke ich leider auch. Und er will uns zu einem neuen Ort locken. Und wohin? Da wir erst am Abend dort sein müssen, gehe ich mal davon aus, dass wir noch eine ganze Strecke zurücklegen müssen. Und zwar zu einem Casino. Toll. Und das ohne Auto. Und warum muss es ein Casino sein? Dort setzt ihr alles auf die rote 3. Das scheint ein Hinweis auf Roulette zu sein, bei dem man ja auf Zahlen oder Farben setzen kann. Ja, stimmt. Auffällig ist auch die Wahl der Farbe und der Zahl. Die rote 3. Bob ist unser dritter Detektiv und seine Kreidefarbe ist rot. Ja. Zum ersten Mal bezieht sich Parma mit einem Rätsel ganz konkret auf unser Team. Ja, aber das hilft uns auch nicht weiter. Ja. Wir können ja nicht gleichzeitig vor allen Casinos der Vereinigten Staaten warten. Ja, das stimmt, aber wir können davon ausgehen, dass der Ort von hier aus innerhalb eines Tages mit dem Auto oder dem Bus zu erreichen ist. Und wir haben bis 8 Uhr Zeit. Kurze Zeit später liefen Justus und Peter auf dem schmalen Sandstreifen den verlassenen Highway entlang. Anfangs hatten sie noch gehofft, trampen zu können, doch bislang waren nur zwei Lastwagen vorbeigekommen und keiner von ihnen hatte gehalten. Trotz der frühen Morgenstunde schien die Sonne schon gleißend hell und Justus hatte das Gefühl, am Verdursten zu sein. Endlich trafen sie auf eine Tankstelle. Ich dachte schon, hier gibt es außer Sand, Sand und Kakteen nichts anderes und wir... Los, was ist denn? Schau nicht so auffällig nach rechts, Peter. Hä? Da vorne an der Tankstelle steht der Firebird, der uns verfolgt hat. Ich bin mir ganz sicher. Tatsächlich? Unser Verfolger muss gerade zum Bezahlen in der Tankstelle sein. Komm mit! Ja. Sieh in den Wagen, Zweiter. Unser Verfolger scheint darin übernachtet zu haben. Da, und das kleine Gerät dort auf der Mittelkonsole ist ein Peilsender. Ja, und jetzt? Der Kerl muss die Toilette aufgesucht haben. Perfekt, die Toiletten liegen hinter dem Gebäude. Was ist darin perfekt? Komm mit. Leise jetzt. Mhm. Wenn er rauskommt, nimmst du ihn in den Schwitzkasten. Und warum ausgerechnet ich? Das ist doch... Jetzt! Was wollt ihr von mir? Für wen arbeiten Sie? Für niemanden. Ich bin nur ein Tourist. Sie sind uns aus L.A. hierher gefolgt. Vermutlich haben Sie bei unserem ersten Stopp einen Sender an unserem Wagen angebracht. Wir haben das Empfangsgerät in Ihrem Auto gesehen. Ja. Das nützt Ihnen jetzt nichts mehr. Raus damit. Arbeiten Sie für Parma? Wer ist Parma? Ach, Achten Sie besser darauf, dass Sie beim Lügen nicht zu oft blinzeln. Ich blinzle wegen der Sonne. Halt ihn gut fest, Zweiter. Ich durchsuche ihn. Ah, eine Pistole. Och, Sie sind also nur ein ganz harmloser Tourist. Lass mich los! Ah, was haben wir denn hier? Ein Autoschlüssel und eine Brieftasche. Mit Führerschein. Wie heißt er denn, Erster? Stuart Rockfor. Vielleicht sagen Sie uns jetzt, wer Sie geschickt hat. Gar nichts werde ich. Ihr lächerlichen Möchtegern-Detektive. Letztes Mal. Wer schickt Sie? Das geht euch gar nichts an. Und wenn ihr glaubt, dass ihr die Wahrheit aus mir herausprügeln könnt, habt ihr euch gründlich geschnitten. Zweiter, halt ihn einfach nur fest. Ich bin gleich wieder da. Ja. Was hat dein Kumpel vor? Na, schön ruhig bleiben, Sir. So, los, kommt, Zweiter. Hä? So. Das werdet ihr noch bereuen! Das wäre geschafft. Ja. Und wenn das ein Polizist war? In Zivil? Dann hätte er trotzdem einen Ausweis dabei gehabt. Und er hätte versucht, mit uns zu kooperieren. Ja. Immerhin wusste er ja, dass wir Detektive sind. Mensch, Just, wir haben gerade einen Wagen geklaut. Ja. Und eine Geldbörse. Aber es ging nicht anders. Ja, wir können doch unmöglich... Peter! Zwei Menschenleben liegen in unseren Händen. Wir können nicht die Polizei verständigen und wir können auch niemanden sonst um Hilfe bitten. Ja, aber mit dem, was wir gerade machen, könnten wir im Knast landen. Ach. Dann sind wir vorbestraft und können unser Detektivbüro für alle Zeiten schließen. Und doch würde ich so ein Leben der Gewissheit vorziehen, dass ein Mensch wegen uns sterben musste, Peter. Ich kann dich nicht dazu zwingen, mir zu folgen. Aber ich werde nichts unversucht lassen, um Bob und Kommissar Reynolds zu retten. Ja, und wenn dieser Rockfrau gleich zur Polizei läuft und uns anzeigt, dann sind die Bullen hinter uns her. Ach was. Der Mann hat definitiv Dreck am Stecken. Da hat er Besseres zu tun, als die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Er wird eher Kontakt zu Parma aufnehmen oder wer auch immer sein Auftraggeber ist. Also ich weiß nicht. Peter, wenn du helfen willst, kannst du das Handschuhfach untersuchen. Vielleicht finden wir so einen Hinweis darauf, wer Rock vorgeschickt hat. Also schön. Und? Ja, aber so... Mobiltelefon, eine Straßenkarte. Ja. Eine grüne Plastiktüte. Du. In der Plastiktüte, ja? Ja. Da sind lauter Geldscheine drin. Wie viel ist es? 400. Super! Damit können wir alle weiteren Reisekosten decken. Ja. Justus Jonas. Ja? Ich glaube gerade echt, dass bei dir alle Sicherungen durchgebrannt sind. Was? Wahrscheinlich hast du einen Sonnenstich oder du bist Dehydings da. Dehydriert. Also, ja, das mag sein, aber jetzt gilt es erst einmal herauszufinden, wo wir überhaupt hinfahren müssen. Nach etwa 300 Metern fuhr Justus auf das Gelände einer Tankstelle, stieg aus und marschierte geradewegs auf den Shop zu. Kurz darauf kehrte er zurück, beladen mit Getränken und einem Magazin. Dann fuhr Justus den Firebird zu einer alten Lagerhalle am nördlichen Stadtrand von Parump. Hier war der Wagen von der Straße aus nicht zu sehen. Der erste Detektiv schaltete den Motor aus und begann hektisch in dem Magazin herumzublättern. Nach was suchen wir denn genau? Warte. Las Vegas, Parump, Reno, Seite 8. Moment. Aha. Was ist? Die größte Kleinstadt der Welt. Wie jetzt? Das Motto von Reno ist The Biggest Little City in the World. Also die größte Kleinstadt der Welt. Verstehst du? Groß und klein. Klein und groß. Hm? Ja, stimmt. Reno. Das muss es sein. Ja. Such du mal den schnellsten Weg nach Reno raus. Ich fahr schon mal los. Okay. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, mach ich. Bob lag auf der Rückbank eines Autos. Sein Mund fühlte sich trocken an und er war gefesselt. Palmer lenkte den Wagen. Bitte, Sir. Kann ich etwas zu trinken haben? Später. Ich habe deine Taschen durchsucht, Junge, und dabei bin ich auf eine interessante Karte gestoßen. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und dieser Bob, das bist du, hä? Ja, so ist es. Ah, ihr drei kommt euch wohl sehr schlau vor, was? Aber einen von euch habe ich ja schon und deine beiden Kollegen, die werden mir auch noch in die Falle gehen. Verlass dich drauf. Bitte, Sir, bitte. Ich hab solchen Durst. Oh, aber natürlich, Junge. Los, mach mal meinen Mund auf. Ich geb dir die Flasche, mein kleines Baby. Hm? Boah, das tut gut, ne? Schön, brav. Na, komm nochmal. Okay. Alles austrinken. So. Oh, danke, Sir. Aber irgendwie so merkwürdig geschmeckt das Wasser. Ja. So bitter. Ach. Ja, so bitter. Als ob. Ja, gleich wird das Baby wieder ganz friedlich schlafen. Tief und fest. Was ist mit dir? Tief und Nein. fest. Nein, ich... Doch. Ich will. Na bitte, was sagst du denn? So. Als Justus und Peter nach einer Stunde Fahrzeit eine kurze Pause machten und ein Highway-Restaurant aufsuchten, zupfte Justus nervös an seiner Unterlippe. Also, eventuell werden wir Anzüge brauchen, wenn wir in Reno tatsächlich in ein Casino gehen müssen, Peter. Und wo bekommen wir die her? In Reno gibt es sicherlich entsprechende Läden. Ja, und dann? Was machen wir überhaupt in dem Casino? Alles auf die rote 3 setzen? Ja, so sieht es aus. Bislang spielen wir ausschließlich nach Palmers Regeln. Und du kannst dir sicher denken, wie sehr es mir widerstrebt, zu einer Spielfigur degradiert zu werden. Oh, na, bisher hast du dich noch immer erfolgreich gewehrt. Komm mit! Wohin denn? Da vorne steht ein Rechner. Das ist die Chance, mehr herauszufinden. Okay. Gebe die Begriffe schwarz, weiß, Casino und Reno ein. Hm. Na und? Gibt es ein Casino, das etwas mit den Farben schwarz und weiß zu tun hat? Oh. Huh? Da, in der Tat. Was? In Reno gibt es das Black and White Casino. Black and White. Schwarz und weiß. Perfekt. Ja, du sagst es. Mir fällt gerade noch was auf. Hm. Was bekommt man, wenn man schwarz und weiß mischt? grau? Sehr richtig, grau. Das ist die Gemeinsamkeit der Zielorte. Denk nur an das Silver Hen House, den silbernen Hühnerstall. Ja, aber Silber ist nicht grau. Es besteht aber eine starke optische Ähnlichkeit. Das mag ja sein, aber was können wir daraus schließen? Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was das Spiel mit uns und Kommissar Reynolds zu tun hat. Ja. Die Antwort darauf lautet nichts. Nichts? Mhm. Aber just, wir sind diesem Farmer hunderte von Kilometern gefolgt. Ja. Wir haben selbst das Video mit dem entführten Kommissar Reynolds gesehen. Ja. Und wir haben von Palmer das Paket mit den Ausweisen und den Waffen bekommen. Das alles haben wir lediglich aus den vorliegenden Fakten geschlussfolgert. Aber ich fürchte, dass an diesem Spiel nicht zwei Gruppen beteiligt sind, sondern mindestens drei, Peter. Aha, und das alles vermutest du, weil zwei von unseren Zielen irgendetwas mit der Farbe Grau zu tun haben? Ja, denn... Sieh mal hier. Hm? Hier steht, wer der Inhaber des Black and White Casino ist. William M. Gray. Ja. Doch nicht etwa der Gray. Doch, genau der Gray. Der Mafia-Boss, dessen Nachname zufällig nichts anderes bedeutet als Grau. Okay. Okay, aber wie passt dann unsere erste Station, der Nachtclub Shackles and Chains, ins Bild? Der Club gehört einer Firma namens Anthracite Incorporated. Wie, du meinst, dass das eine Firma von Unterweltboss Gray sein könnte? Ja, denn es ist nicht nur dieselbe Firma, der laut diesem Eintrag hier auch das Silver Hen House gehört, sondern Anthracite, also Anthrazit. Das ist auch noch die Bezeichnung für einen bestimmten Grauton. Dann spielt gar nicht Palmer mit uns, sondern der Mafia-Boss Gray? Ja. Meinst du, der will sich an uns rächen? Hm. Du hast ihm das Leben gerettet. Wir sind jetzt mindestens quitt mit ihm. Hm. Außerdem müsste er doch noch im Gefängnis sitzen. Hey, ihr Jungs blockiert den Computer schon viel zu lange. Jetzt bin ich mal dran. Ich muss heute noch 400 Kilometer reisen. Ja. Ist schon okay. Ja. Komm, Peter, das Wichtigste wissen wir ja jetzt. Ja, gut. Fahren wir weiter. Ja. Wir haben eh schon zu viel Zeit verloren. Ja. Just, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Das kann ich dir nicht sagen, Zweiter. Alles hängt davon ab, ob wir Palmer dieses Mal zu fassen kriegen. Ja, und wenn wir es nicht schaffen? Was machen wir dann? Eine Bank überfallen? Weitere Leute ausrauben? Wenn es sein muss, so muss es ja nicht enden. Justus, wir waren mal die drei Fragezeichen, falls du dich noch daran erinnerst. Das sind wir immer noch. Wir holen uns Bob zurück und bringen die Schuldigen hinter Gitter. Ja. Nur, dass wir jetzt selbst die Schuldigen sind. Hm. In diesem Spiel gibt es doch längst keine Guten mehr. Du hast recht. Wir haben lange genug nach Palmers Regeln gespielt. Es ist Zeit, dass wir die Sache in die Hand nehmen. Und der Laden da vorne, der bringt mich auf eine Idee. Der Laden da... Janus Kostüme? Verkauf und Verleih? Na? Was hast du denn vor? Wie wir selbst erfahren haben, ist Palmer ein Meister der Verkleidung. Aber wir lassen uns nicht länger in die Irre führen. Deshalb drehen wir den Spieß jetzt einfach um. Vor dem Black and White Casino rückten Justus und Peter ihre Krawatten zurecht und betraten den weitläufigen Eingangsbereich des eleganten Casinos und kauften ein paar Jetons. Dann gingen sie jedoch nicht gleich zu den Roulette-Tischen, sondern suchten die Toiletten auf. Hier klebte sich Peter einen kratzenden Vollbart und Koteletten an und setzte eine Nickelbrille auf. Abgerundet wurde sein neues Aussehen mit einer langhaarigen, rotbraunen Perücke. Oh Mann, ich sehe aus wie der letzte Hippie. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so eitel bist, Zweiter. Hm? Aber so kann Palmer dich ganz sicher nicht wiedererkennen. Und zu den Spieltischen kannst du auch. Der Dresscode verbietet weder lange Haare noch altmodische Anzüge. Oh. 10 Minuten später betrat Peter alleine die Spielhalle. Justus war auf der Toilette geblieben. Dafür hatte er dem zweiten Detektiv eine kleine Kamera mitgegeben. Sie befand sich gut versteckt in einer braunen Ledertasche, die Peter unter den Arm geklemmt hatte. Auf diese Weise konnte Justus die Umgebung von Peter auf seinem kleinen Empfangsgerät sehen, ohne selbst in Erscheinung zu treten. Kurz vor 8 hatte der zweite Detektiv Palmer immer noch nicht entdeckt und schlenderte zwischen den Spieltischen umher. Argwöhnisch musterte er die Anwesenden. Plötzlich beschleunigte sein Herzschlag. Just, habe Palmer gesichtet, als Frau verkleidet. Ich habe ihn an seinem Adamsapfel erkannt. Rote Haare, trägt Ring vom Foto, steht rechts vom Roulette-Tisch bei der großen Palme. Stehen bleiben. Reno Police Department. Oh, lassen Sie mich los. Auf keinen Fall. Oh, was? Die Polizei? Haben wir sie endlich, Palmer. Was machen Sie denn mit der Dame? Ja. Diese Dame hier ist gar keine Dame, sondern in Wirklichkeit ein gerissener Taschendieb und Betrüger. Genau. Wir sind ihm schon seit einiger Zeit auf der Spur. Ja. Mein Kollege hier war der Lockvogel. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Also schön. Ich leiste keinen Widerstand. Sehr gut. Die beiden Männer dort hinten in den grauen Anzügen, gehören die zu Ihnen? Was? Nein, warum? Weil Sie es sehr eilig haben, hierher zu kommen. Los, rein in den Fahrstuhl. Ja. Weiter! Kann man die Zimmertüren mit einem Dietrich öffnen, Zweiter? Nein. Das sind elektronische Schlösser. Dafür braucht man eine Chipkarte. Da kommt eine Putzfrau aus dem Zimmer. Reno Police Department, Lady, bitte räumen Sie unverzüglich diesen Flur und machen Sie in einem anderen Stockwerk weiter. Tschüssi. Los, rein in das Zimmer, bevor die beiden Kerle hier auftauchen. So. Wo ist Bob Palmer? Du glaubst doch nicht, dass du auf diese Weise das Spiel gewinnst. Oder? Und ob. Wir haben sie erwischt. Und damit sind wir laut ihren Regeln die Sieger. Oh nein, nicht ohne die Zustimmung der Jury. Und die Jury bin ich. Und jetzt steck endlich den Revolver weg. Ich denke nicht dran. Durchsuch ihn, Peter. Ja. So. Ah, und jetzt die Handtasche. Aha. Ist aber nicht die feine Art hier. Aha. Ein paar Dollarscheine. Ein Zimmerschlüssel. Ein falscher Ausweis. Und ein kleines, verschlossenes Metallkästchen. Aha. Was ist das für ein Schlüssel? Steht was drauf. Western Six Motel Reno, Zimmer 27. Dann haben wir damit hoffentlich einen Hinweis darauf, wo wir Bob finden. Und Reynolds? Den seht ihr nie wieder. Wir holen zunächst Bob und dann werden sie uns zu Reynolds führen. Ach ja? Sonst bringen wir sie direkt zur Polizei. Sie haben die Wahl, Palmer. Unsere Freunde gegen ihre Freiheit oder ihr Schweigen gegen mehrere Jahre Gefängnis. Oh, mal sehen. Ich frag mich nur, wie ihr es bis zum Western Six Motel schaffen wollt. Grace-Leute sind überall. Ihr würdet es niemals unbeschadet bis zum Ausgang des Casinos schaffen, geschweige denn hinaus. Aber die sind hinter Ihnen her. Sie haben etwas, das Gray will. Nicht wahr? So funktioniert das Spiel doch. Ich ziehe es vor, weiterhin zu schweigen. Und wie kommen wir nun unbemerkt hier raus? Ich würde sagen, wir bleiben vorerst hier. Was hast du vor, Erster? Telefonieren. Die Nummer steht ja hier auf diesem Schlüsselanhänger. Ja. Warte. Western Six Motel, Reno. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Mein Name ist George Bender. Hören Sie, ich habe ein Problem. Wir feiern heute den Junggesellenabschied von unserem Freund Larry, ja? Allerdings haben die Jungs dabei etwas übertrieben und Larrys kleinen Bruder entführt. Er befindet sich in einem ihrer Zimmer. Vielleicht sogar gefesselt und geknebelt. Daher würde ich Sie bitten, nach ihm zu schauen und ihn freizulassen. Geht das? Ja, so ist es. Also, wie gesagt, die Jungs haben es mal wieder übertrieben, aber kein Grund, die Polizei zu rufen. Es reicht, wenn sie ihn befreien, damit er wieder zu unserer Feier zurückkommen kann. Ich weiß nicht. Bitte, Sir. Es ist das Zimmer Nummer 27. Nun ja, ich kann ja mal meinen Kollegen hinschicken. Ja, bitte tun Sie das. Ich werde dann in ein paar Minuten gleich nochmal anrufen, ja? Ja, nun? Warten wir ab. Die nächsten Minuten zogen sich endlos hin. Doch als Justus endlich wieder zum Telefon griff, atmete er hörbar aus. Western Six Motel Reno, wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist wieder George Bender. Haben Sie Larrys Bruder gefunden? Ja, tatsächlich. Ah. Er war im Badezimmer eingesperrt. Meinen Sie nicht, dass wir die Polizei rufen sollten? Nicht nötig. Es war wirklich nur ein übertriebener Scherz. Aber kann ich ihn bitte kurz sprechen? Ja, einen Moment bitte. Danke. Hier für dich, George. Hallo? Bob, ich bin es, Justus. Oh, meine Güte, bin ich froh, deine Stimme zu hören. Ja, und ich erst. Geht's dir gut? Parma hat mir kein Haar gekrümmt. Aber so richtig doll geht's einem nicht, wenn man stundenlang gefangen gehalten wird. Klar. Wo seid ihr? Ganz in deiner Nähe, im Black and White. Das ist ein Casino mit Hotel. Aber bevor ich dir mehr erzähle, wir haben Parma. Ja, aber er will nicht damit rausrücken, wo Reynolds ist, also... Hat ihn nicht. Was? Palmer wusste nicht einmal etwas von der ganzen Sache mit Reynolds. Wie meinst du das? Palmer hat mich ins Badezimmer gesperrt, aber ich konnte durch den Lüftungsschacht ein Telefonat belauschen. Aha. Er wollte mit jemandem sprechen, der nicht da war. Und ich glaube, dass dieser jemand uns zu dem Spiel herausgefordert hat. Es war also gar nicht Palmer selbst. Ja, das konnten wir auch schon in Erfahrung bringen, aber bitte fahr fort. Palmer hat am Telefon gesagt, dass der Unbekannte ihn nicht persönlich verfolgt, sondern drei Halbstarke vorgeschickt hat. Auch das deckt sich mit unseren Ermittlungen. Ich vermute, dass wir es mit niemand Geringerem zu tun haben als mit Gray, alias The Dagger, alias Moriarty. Moriarty? Mhm. Oh nein, dann sitzen wir ganz tief im Schlamassel. Ja. Wichtig ist, dass die Entführung von Kommissar Reynolds nicht auf Palmers Konto geht. Vermutlich steckt Gray auch hinter dem Anruf bei uns in der Zentrale und dem Karton mit den Waffen und den falschen Ausweisen. Aha, okay. Ja, Gray hat die Botschaft von Palmer einfach an uns weitergeleitet. Genau wie er es schon einmal mit uns gemacht hat. Ich hätte sein Muster erkennen müssen. Er liebt es, andere als Spielfiguren einzusetzen. Ja, jetzt mach dir aber keine Vorwürfe, Jungs. Naja. Hauptsache, wir schaffen es, Reynolds zu befreien. Weißt du, am besten ist, ich komme gleich zu euch. Nein, wir brauchen dich für unseren Plan B. Okay. Wenn wir uns in einer Stunde nicht bei dir gemeldet haben, musst du Cotter anrufen. Er muss dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Ja, und was hast du vor? Ich werde Kontakt zu Gray aufnehmen. Sei bloß vorsichtig. Ja, bin ich. Bis später. Mach's gut. Nun, Palmer, was will Gray von Ihnen? Was ist der Einsatz Ihres Spiels? Antworten Sie! Bob ist in Sicherheit und wir wissen, dass Sie Kommissar Reynolds nicht haben. Folglich haben Sie auch kein Druckmittel mehr gegen uns. Und ihr habt kein Druckmittel gegen mich? Ich habe eine Waffe. Oh, eine Waffe. Das Problem ist nur, dass man sie auch abfeuern muss. Ein Volltreffer würde alles verändern. Alles, was du bist und alles, was du danach sein wirst. Palmer, was hat es mit der ganzen Verfolgungsjagd auf sich? Gray wusste, wo ich mich damals in L.A. aufgehalten hatte. Als ich ein Angebot von ihm ablehnte, verriet er mich an die Polizei. Ich flüchtete nach Rocky Beach und wurde dort beinahe geschnappt. Und jetzt sind Sie auch Rache. Rache? Wenn du es so sehen willst? Ich nenne es eher eine sportliche Herausforderung. Ah ja. Sie haben natürlich gehofft, Gray würde sich persönlich auf die Suche nach Ihnen machen oder möglichst viele von seinen besten Leuten mobilisieren. Stattdessen hat er uns beauftragt. Ich nehme an, dass es Ihnen nicht gepasst hat, lediglich von drei Jugendlichen gejagt zu werden. Ach. Zufällig sind wir es aber, die Sie letztendlich dingfest machen konnten, Paul. Was befindet sich eigentlich in dem kleinen Metallkasten aus Ihrer Handtasche? Ich zeig's euch gerne. Hier. Medikamente? Schlafmittel, ja. Beruhigungsmittel und andere Psychopharmaka. Und das will Gray unbedingt von Ihnen haben? Ich schätze eher, dass das hier für den Eigenverbrauch ist, Peter. Und vielleicht auch dafür gedacht war, um Bob ruhig zu stellen. Ja, aber was will Gray dann? Ich denke, ich weiß es jetzt. Nachdem Justus und Peter Palmer im Badezimmer mit Handschellen an die Heizung gekettet hatten, griff der erste Detektiv erneut zu seinem Handy. Er tippte die Nummer ein, die auf die schwarz-weiße Hotelmappe neben dem Fernseher gedruckt war. Black and White Reno, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Justus Jonas und ich würde gern mit Ihrem Boss sprechen. Unser Geschäftsführer, Mr. Shimura, ist gerade in einer Besprechung. Ich möchte nicht den Geschäftsführer sprechen, sondern den Inhaber, Mr. Gray. Aber das geht nicht. Ich weiß, er befindet sich in Los Angeles. Sie können mich doch sicherlich mit ihm verbinden. Nein. Ja, er... Ach, bitte warten Sie einen Moment, Sir. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Mr. Jonas? Ja? Mr. Gray möchte Sie persönlich sprechen, im Penthouse. Oh. Fahren Sie dazu mit dem Lift bis in den 9. Stock. Dort wird man Sie in Empfang nehmen. Okay. Mr. Sherlock Holmes, so sieht man sich wieder. Ich hoffe, Sie bestehen nicht darauf, mit Moriarty angesprochen zu werden. Ich ziehe es vor, heute keine Spiele zu spielen. Aber, das ganze Leben ist ein Spiel. Und wie ich gehört habe, haben Sie eben gerade Palmer in seinem kleinen Jagdspielchen geschlagen. Ja, und es blieb nichts anderes übrig. Mitnichten. Man hat immer eine Wahl. Sie haben Ihre Wahl getroffen, Holmes. Immerhin haben Sie das Spiel angenommen und dabei eine höchst bemerkenswerte Reihe von Gesetzesbrüchen in Kauf genommen. Es war eine außerordentliche Freude, Sie dabei zu beobachten. Es ging um zwei Menschenleben. Aber lassen Sie uns doch zu den interessanten Fragen des Abends kommen. Und die wären... Woher wussten Sie, dass wir hierher nach Reno kommen würden? Ich nehme an, dass Sie auch noch an zahlreichen weiteren Casinos, Bars und Clubs in anderen Städten beteiligt sind. Palmer hätte uns also sicherlich auch zu einem anderen Ort führen können. Ja, das hätte er. Aber wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das gilt natürlich auch für die eigenen Mitarbeiter. Ich lasse meinen gesamten Fuhrpark überwachen. Ihr habt Roquefort überrumpelt und eines meiner Autos entwendet. Daraufhin konnte ich Teilen eurer gesamten Gespräche lauschen. Ach. Als ich hörte, wo Palmer euch als nächstes hinführen würde, bin ich nach Reno geflogen. Und wie kommt es, dass Sie nicht mehr im Gefängnis sitzen? Mein lieber Holmes, finden Sie nicht, dass ich nun mit einer Frage an der Reihe bin? Aber gut, wie ich bereits bei meiner Verhaftung gesagt habe, habe ich hervorragende Anwälte. Aber jetzt frage ich Sie, werter Holmes, wo ist Palmer? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir. Oder besser, ich ziehe es vor, es nicht zu tun. Allerdings habe ich inzwischen das, was Sie haben wollen. Und was will ich haben? Diesen Ring hier. Er ist vermutlich sehr wertvoll. Vielleicht hat er sogar eine persönliche Bedeutung für Sie. Jedenfalls hat er auf der Innenseite eine Gravur, die Sie als Besitzer ausweist. Denn Palmer hat Ihnen diesen Ring gestohlen. Und deshalb hat er ihn auf dem Foto aus dem Karton auch so provokant in die Kamera gehalten. Erst vorhin ist mir wieder eingefallen, dass Sie ihn bei unserer ersten Begegnung getragen haben. Sie haben wirklich ein fotografisches Gedächtnis, Holmes. Respekt! Und jetzt schlage ich Ihnen einen Handel vor. Ich gebe Ihnen den Ring im Tausch gegen die Freiheit von uns und Kommissar Reynolds. Und Sie denken, dass das ein gutes Geschäft ist? Es ist kein Geschäft, sondern ein Spiel. Das gegen Palmer haben wir gewonnen. Die Jagd nach dem Ring hingegen haben Sie gewonnen. Sie erhalten ihn zurück und wir treten aus Ihrem Leben. Also mit der Entführung von diesem Reynolds habe ich nun gar nichts zu tun. Ich weiß. Deshalb macht es Ihnen sicherlich nichts aus, wenn er unbeschadet aus seiner Gefangenschaft befreit wird, nicht wahr? Über das Leben des Kommissars kann ich nicht verfügen. Sehr wohl aber über das Leben von Ihnen, Holmes, und über das Ihres Watsons. Palmer ist ein widerlicher Zeitgenosse, Holmes. Überlassen Sie ihn getrost mir. Das kann ich nicht. Palmer gehört vor Gericht. Und wenn er ebenfalls einen guten Anwalt hat? Auch dann. Ich kann es nur wiederholen. Sie bekommen Ihren Ring und Palmer kommt ins Gefängnis. Mehr kann ich Ihnen nicht anbieten. Geben Sie mir den Ring. Ich nehme den Handel an. Hier, Sir. Danke. Es steht Ihnen frei zu gehen, Holmes. Gut. Wir sind quitt. Aber ich behalte mir vor, Sie bei Gelegenheit zu kontaktieren. Ich kann immer fähige Mitarbeiter gebrauchen. Die drei Detektive trafen sich eine Woche später bei Samuel Reynolds. Der pensionierte Kommissar hatte die Jungs eingeladen. So saßen sie auf seinem Balkon und blickten über die Küste. Na gut, dass ihr die Waffen abgegeben habt. Inspektor Cotter hat uns fast eine Stunde lang angeschrien. Mhm. Es wäre wahrscheinlich noch endlos weitergegangen, wenn er nicht heiser geworden wäre. Der Inspektor ist froh, dass alles so gut ausgegangen ist. Und er weiß, wie dankbar ich euch bin. Mhm. Dennoch musst du ja einiges anstellen, damit ihr nicht vor Gericht gestellt werdet. Ja, das rechnen wir ihm auch hoch an. Sag mal, wie ist es denn nun weitergegangen, nachdem ihr Grays Luxusetage verlassen habt? Justus hat vom Fahrstuhl aus gleich Bob angerufen. Ja. Mit dem hatte er nämlich vorher abgesprochen, dass die Polizei anrücken kann, sobald der Ring übergeben worden ist. Genau. Die Polizisten haben ein paar Mal aus dem Badezimmer geholt und ihn mitgenommen. Ja, das habe ich schon gehört. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Mhm. Somit habt ihr auch noch meinen alten Fall abgeschlossen und diesen Verbrecher endlich hinter Gitter gebracht. Also von Grays Machenschaften konnten wir der Polizei jedoch nicht sagen, Sir. Offiziell hat er sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Nicht mal ihre Entführung kann man ihm nachweisen. Obwohl es wohl kaum ein Zufall sein kann, dass sie gleich am Tag nach unserem Besuch in Grays Penthouse freigekommen sind. Ja. Gray achtet darauf, dass es keine Beweise gibt. Und abgesehen davon solltest du gegen ihn nicht leichtfertig vorgehen, Justus. Ein paar Fälle könnt ihr auch mit gutem Gewissen der Polizei überlassen. Hm. Ach, der Kakao ist ja alle. Wollt ihr noch welchen? Gern. Danke. Ja, haben wir gleich. Just, du musst es Reynolds sagen, dass du im Hotel das Motiv von Grays Ring abgepaust hast. Das kann ich nicht. Je länger ich mich damit beschäftige, desto überzeugter bin ich, dass es sich dabei um einen Code handelt. Der Ring selbst war nicht sehr wertvoll. Es war der Code. Ja. Dann ist das Ding eben ein Schlüssel zu geheimen Daten. Gerade deshalb musst du es Reynolds erzählen. Er ist pensioniert, aber er fühlt sich der Polizei nach wie vor verpflichtet. Und so wird er diesen Hinweis auch an Cotter weitergeben und Gray kann sich ausrechnen, dass wir die Quelle waren. Dann heißt es am Ende doch noch Zeugenschutzprogramm für die drei Detektive. Also gut, meinetwegen. Dann verbrennen wir den Zettel. Nein. Ich werde ihn behalten und selbst herausfinden, worum es sich handelt. Ich will bereit sein für den Tag, an dem ich Gray wieder begegne.